Der Stuhl, auf dem du sitzt, ist morsch und auch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Gefaltet hängst du deine weißen Hemden auf und wünschst dir dieses flatterhafte Herz zurück. Vielleicht hat es dich längst verlassen. Ich glaube nicht, dass es dich stört, den Neuanstrich wird niemand wagen. Und wie der Stuhl wirst du zuletzt zerbrochen einen letzten Ausweg planen.